zeigen uns würdig dem neuen Geschlecht. Kennen den Weg unser eisernes Recht. Der Heimat zum Schutz vor Sturm und Vergang. Glaube an Deutschland, der hält unsere Band. Reißt denn der Tod unsere Tasse an. Wir treffen dich, Engeland. Du wirst nicht mehr weit, denn der Mut ist so groß.